Mündliche Prüfung, Übungstest 1, Paarprüfung. Guten Tag, mein Name ist Sabine Beiler und ich begrüße Sie jetzt dann hier zu der Prüfung und meinen Kollegen, Herrn Vincent Kaufmann. Guten Tag. Würden Sie sich bitte vorstellen? Hallo, mein Name ist Nico Stefano. Ich komme aus Griechenland. Ich bin Weinhändler und ich möchte Deutsch lernen, beziehungsweise mein Deutsch verbessern, aus beruflichen Gründen. Können Sie das noch ein bisschen näher ausführen, was die beruflichen Gründe sind? Also, ich arbeite für die Winzergenossenschaft in Chalkidiki, Griechenland. Und unser Ziel ist, unseren Absatzmarkt in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu vergrößern, erweitern. Und deswegen bin ich als Sales Manager hier und suche Kontakte. Und das heißt, Sie sind nicht das erste Mal in Deutschland? Nein, ich bin nicht das erste Mal. Ich komme mindestens einmal im Jahr. Und warum? Vor allem für große Messen zum Beispiel. Und wofür brauchen Sie die Prüfung oder warum machen Sie die Prüfung? Damit ich mit meinen Kunden, vor allem deutsche Kunden, besser verständigen kann. Gut, das ist ein guter Grund. Ja. Und Sie? Ich heiße Jane Deere. Ich komme aus Arkansas, also aus den USA. Und ich bin Studentin und ich will mein Deutsch verbessern, weil ich hier, es ist möglich, dass ich hier studieren werde. Ist das auch der Grund, warum Sie die Prüfung machen? Ja. Also um hier eventuell studieren zu können. Was möchten Sie denn studieren? Ich möchte Jura studieren. Und haben Sie schon Berufsziele? Ist vielleicht ein bisschen früh, aber vielleicht haben Sie sie schon. Ja, nein, noch nicht. Ich finde es noch ein bisschen zu früh für Berufsziele gerade und ich habe keine. Okay, danke schön. Dann beginnen wir mit dem ersten Teil der Prüfung. Sie haben einen kleinen Vortrag vorbereitet. Wer von Ihnen möchte denn mit dem Vortrag beginnen? Damen zuerst. Dann fange ich an. Okay, Sie, Herr Stefano. Also mein Thema ist heute das Leben in Großstädten. Dazu möchte ich sagen, dass in der Geschichte der Menschheit gab es immer große Städte. Wenn wir da mal zurückschauen in der Antike, kann man als Beispiel Alexandria oder Babylon oder die große Inkas oder Maya-Städte erwähnen. Es ist immer so, dass die Menschen sich in große Städte aus verschiedenen Gründen, vor allem aber wegen Krieg, wegen Hunger oder große Krankheiten, sich in große Städte versammelt haben, um dort Sicherheit zu finden und später, also in unserer heutigen Zeit zum Beispiel, passiert das natürlich auch wegen Krieg, zum Beispiel in der dritten Welt, entwickelte Länder, oder auch aus beruflichen Gründen. Heutzutage, also in unserem Zeitalter, lebt die Hälfte der Menschheit in großen Städten. Überwiegend sind das so Megacities oder Megastädte, wie es heißt. Beispiel ist China. Ich habe das Privileg, in einer großen Stadt zu wohnen, aber im Land zu arbeiten, durch meinen Beruf. So kann ich sagen, dass ich beide vergleichen kann und die Nachteile und Vorteile des jeweiligen Lebensart erläutern könnte. In meinem Heimatland ist es so, dass es gibt nicht so viele große Städte. Es gibt außer die Hauptstadt, die zweitgrößte Hauptstadt Thessaloniki, wo ich herkomme. Und es ist so, dass traditionell war in Griechenland immer so, dass die Leute in kleinen Städten, in Dörfern gelebt haben. Nur die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre halt ist es so, dass zwei Städte, Athen und Thessaloniki, sich weiterentwickelt haben. Natürlich gibt es Argumente für das Leben in einer Großstadt oder gegen diese Art des Lebens. Die Argumente für das Leben in einer Großstadt sind meiner Meinung nach, dass man dort in einer Großstadt mehr berufliche Chancen hat. Als Student zum Beispiel, die meisten Universitäten sind in großen Städten, nicht in kleinen Städten. Dann ist es so, dass in großen Städten das kulturelle Angebot größer ist. Es gibt natürlich mehr Kinos, Theater, Musik oder auch halt Kunst, Mode. Dann ist es so, dass in einer großen Stadt man genießt eine gewisse Anonymität, was für viele Leute ein Vorteil ist. Man kann zum Beispiel schön einkaufen gehen, bummeln einkaufen gehen oder einen Kaffee trinken und das Leben einfach so genießen. Im Gegenteil natürlich, die Argumente gegen diese Art des Lebens sind natürlich dieser Stress, vor allem in unserer heutigen Zeit, vor allem beruflichen Stress, die Lärmbelästigung natürlich und alle diese Nachteile, die kommen. Meiner Meinung nach und meine persönliche Meinung dazu ist, dass man kann alles kombinieren. Ich bevorzuge das Leben in einer Großstadt. Mhm. Danke. Bitte. Für Ihren Vortrag. Und jetzt zu Ihnen. Über welches Thema sprechen Sie? Also mein Thema ist, dass es so viele Singles in Großstädte gibt heutzutage. Also ich habe noch keine Erfahrungen, weil ich wohne erst seit diesem Jahr alleine und ohne Familie. Und meiner Meinung nach gibt es so viele Singles in Großstädten, weil es so viele Möglichkeiten gibt und so viele Sachen. Es gibt so viele Sachen. Man kann so tanzen gehen, man kann schwimmen gehen, man kann Sport machen, man kann mit seinen Freunden treffen und quatschen einfach. Und da hat man wirklich keine Zeit, über eine Familie zu denken. In meiner Heimat haben wir auch viele Singles zu Hause. Und das sind meistens immer diese jüngeren Leute, die mehr an ihre Karriere denken. Und ich finde das gut schon, wenn man an die Karriere denkt. Und es ist eigentlich praktisch, wenn man Single ist, wenn man jünger ist. Weil da kann man viel mehr erleben und man braucht diese Erlebnisse, um etwas zu lernen. Und da lernt man fürs Leben, einfach wenn man alleine lebt. Aber je älter man wird, desto mehr wird man kritisiert, wenn man Single ist. Weil irgendwie es gibt eine gewisse Zeit, wo man schon eine Familie anfangen soll. Und dann ist es nicht mehr so gut, Single zu sein. Weil wenn man älter ist, dann hat man keine Familie und keine Kinder, die um dich sorgen können. Und das ist schon schlecht. Für mich, also meiner Meinung nach, ist die Familie sehr wichtig. Und man sollte so viel erleben, wie man kann, wenn man noch Single ist. Aber man sollte nicht zu spät mit einer Familie anfangen. Und man sollte nicht zu lange warten. Dankeschön. Damit ist der erste Teil der Prüfung zu Ende und wir kommen zum zweiten Teil. In diesem Teil sollen Sie beide überlegen, wie Sie einer Kollegin oder einem Kollegen helfen können, einen passenden Kurs zu finden, Deutsch zu lernen, denn diese Kollegin, der Kollege kommt nach Deutschland. Würden Sie bitte mit dem Gespräch beginnen? Also, es gibt da verschiedene Angebote oder Möglichkeiten, um Deutsch zu lernen. Ja, also ich finde, dass ein Einzelunterricht an einem Sprachinstitut eine von den besten Angebote ist, weil wenn man so ein Student und ein Lehrer ist, dann kann der Lehrer. Also Sie meinen natürlich Einzelunterricht? Ja. Müsste man fragen, ob die Firma vielleicht das finanzieren könnte? dann wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich finde, dass Einzelunterricht wirklich gut ist, aber wie gesagt, ich glaube, das kann teuer werden. Ja, das ist wahr. Also. Was ist dann mit einem Unterricht in einer Klasse, also ganz normaler Sprachkurs in einem Sprachinstitut? Also ich finde, dass Unterricht in einer Klasse auch gut ist, aber da kann der Lehrer nicht so viel auf deine Fehler konzentrieren. Also wenn man. Ach so, ja. Das Niveau ist nicht gleich und der Lehrer Ja. muss immer Kompromisse machen. Ich Ja. verstehe, was Sie meinen, ja. Also ich finde, dass Unterricht bei einem Privatlehrer auch sehr gut sein könnte, weil da kann man entscheiden, wie viel man zahlen will. Und da kann man auch entscheiden um die Zeiten. Manchmal ist es auch ein Problem, weil da muss man noch arbeiten, Ah wenn ja. der Kurs anfängt. Das ist flexibel sozusagen und es kann auch billiger sein. Ja. Aber ob das gut ist, ob man da wirklich gute Sprache lernen kann. Ja, es ist wahr, aber manchmal sind die Leute, die kennen die Sprache Was ist mit nicht einem so gut. Fernkurs, wenn man mit einem Fernkurs erst in der Heimat anfangen würde, Ja. bevor man in Deutschland geht, so ein Fernstudium oder so? Ja, ich finde, also um Grammatik zu lernen, das ist schon und so Wortschatz, das ist schon gut. Aber da kann man mit Die ein, Aussprache ja, die wahrscheinlich Aussprache nicht. wird nicht besser. Und da kann man es auch vielleicht falsch lernen. Und es ist sehr schwer, Und das. dann ist es ein bisschen unpraktisch, weil hin und her mit der Post und. Ja, und das kostet, das kann auch sehr viel kosten. Also, da gibt es die moderne Möglichkeit von einem Multimedia-Kurs zum Selbstlernen. Wie finden Sie das? So ein Kurs mit CDs, Büchern oder vielleicht auch im Internet. Ja. Wo man selber lernen kann, wann man will, wo man will und so. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber dazu müsste man wirklich die Zeit nehmen. Und es ist so, dass die Leute meistens, wenn die nicht gezwungen sind, was zu machen, dann lassen sie es einfach für den nächsten Tag und dann irgendwann mal. Obwohl es ist abhängig vom Charakter, wenn Ja. man wirklich will, dann könnte es klappen. Ja, meiner Meinung nach muss man kräftig anfangen zu lernen mit deiner Sprache. Das ist einfach ganz wichtig und der Anfang vom Lernen ist immer am wichtigsten. Und da finde ich das Multimedia-Kurs nicht so gut, weil da lernt man nur ein paar Sachen und da lernt man nicht den mündlichen Teil, also wie man Sachen auslernt. Sie meinen, dass Die die Sprache. Aussprache nicht gelernt oder trainiert Ja, wird? also ich finde, dass ein Einzelunterricht an einem Sprachinstitut eine von den besten Angebote ist. Ich finde, dass das wirklich gut ist. Ja. Danke. Sie haben sich jetzt entschieden und das ist jetzt auch das Ende der Prüfung. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen alles Gute in Ihrem Beruf und bei Ihrem Weiterlernen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.